das Morgenrot. Wenn ich morgens aus dem Fenster sehe, sehe ich das Morgenrot. Wenn ich morgens aus dem Fenster sehe, sehe ich das Morgenrot. Wenn ich morgens aus dem Fenster sehe, sehe ich das Morgenrot. Abendrot. Wenn ich abends aus dem Fenster sehe, sehe ich das Abendrot. Wenn ich abends aus dem Fenster sehe, sehe ich das Abendrot. Wenn ich mittags aus dem Fenster sehe, sehe ich kein Mittagsrot.